zum ersten Mal. Da sah ich nur ihr rotes Haar, so rotes Haar sah ich noch nie. Und ich verliebte mich in sie. Mädchen mit roten Haaren, die musst du fragen, was Liebe ist. Mädchen mit roten Haaren können dir sagen, wie man sich küsst. Ja, ja, ja, Mädchen mit roten Haaren können dir sagen, wenn du sie küsst, ob es die große Liebe, die große Liebe für immer ist. Der Sommertraum mit ihr war schön, ich werde nie mehr von ihr gehen. Ihr rotes Haar ist schuld daran, dass ich sie nie